Hip-Hop ist. Man schimpft mich Madness. Ich bin 30 Jahre alt, studiere noch, hoffentlich nicht mehr lang. Sollte abgeschlossen sein jetzt im Winter 2010. Ich jobbe nebenher und ich rappe. Das ist es. Ich weiß noch original, dass ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer saß. Unten im Keller war eine Familienfeier mit Bekannten auch. Und diese Bekannten hatten Kinder. Und eines der Kinder hatte... Also wir haben gechillt im Wohnzimmer und so, und der hat dann irgendwann mal eine Musikkassette reingeschoben. Ich glaube, es war Hausparty oder so. Also dieses mit diesen Frisuren und so, und die Filme waren da am Start irgendwie. Er hatte jedenfalls da irgendwie eine Musikkassette, ich glaube ein Soundtrack oder so dazu von Kid & Play, und hat dazu gebreakt. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, so, Alter, was ist denn das? Das ist interessant, ich habe es noch nie gesehen, weil wir hatten kein MTV zu der Zeit. Wir hatten ja nichts mehr. Also, nee, das war irgendwie so total, total was Neues, und ich habe das medial noch nicht mitbekommen. Und dann war da erstmal eine Zeit lang nichts. Ich wusste, okay, der hört zu Musik, dachte, und der tanzt dazu. Und immer, wenn wir uns getroffen haben, hat er halt irgendwie neues Zeug angeschleppt. Und ich habe das durch ihn so ein bisschen erfahren, war aber auch nicht so dahinterher und habe einfach nur irgendwie das so für mich so ein bisschen gesaugt. Jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mir gedacht, so, ich wusste ja auch gar nicht, dass das Hip-Hop ist und so. Ich habe mir das dann irgendwie dann zusammengereimt, als ich dann auch medial Sachen erfahren habe und in den nächstgrößeren Städten, in den umliegenden, dann Plattenläden waren mit Covern, die mich einfach so angezogen haben. Das waren irgendwie Jungs auf Covern, die haben cool ausgesehen. Ich fand das obergeil damals. Das müsste gewesen sein, so 92, 93. Also ja, sowas in der Richtung. Und ich glaube, 94 habe ich dann MTV mitbekommen, und bei MTV hat es dann absolut Klick gemacht. Also da habe ich das erste Mal ein Cypress Hill Video gesehen. Das hat mich komplett umgehauen. Da habe ich mit einem Kumpel im Wohnzimmer gechillt. Wir haben das Video gesehen. Und dann war erstmal alles zu spät. Dann sind wir sofort in den nächsten Laden, der die Platte hatte, haben uns die Platte gekauft und haben die tagelang, wochenlang gehört. Dann hat sich das dann hochgeschaukelt. Ne? Dann hat jeder mal eine neue Platte angeschafft. Du hast auch teilweise nach Covern gekauft. Einfach, was das coolste Cover war. So Ice Cube Cover waren immer ganz cool. Und auch Two Live Crew Cover waren meine Vorliebe. Meine Two Live Crew war so die erste Crew, die ich gehört habe, weil da einfach auch Frauenärsche drauf waren. Und ich war so halt am Pubertieren. Und dann habe ich mir das angehört, und dann ist, ey, brutal. Ich habe ja auch damals noch nicht so gut Englisch gesprochen, aber das hat vollkommen gereicht, was die mir gesagt haben. Die haben sich die ganze Zeit nur rumgefuckt. Und das war genau das, was ich gebraucht habe irgendwie. Ich habe nicht genau verstanden, was sie wollten, aber letztendlich im Nachhinein habe ich damals schon verstanden, was sie wollten, weil Judah Fu hatte nie viel zu sagen, außer fuck. So, und das hat mir optimal gepasst und hat halt irgendwie so das Ding genau getroffen. Damals hatte ich noch keine Instrumentals, weil ich hatte das überhaupt nicht gecheckt, dass es auch Instrumentale gibt von Rap-Songs. Und wir haben, glaube ich, damals mit einem Mikrofon über einen bestehenden Song gerappt, auf Englisch über Basketballkarten, die wir gesammelt haben, weil das auch irgendwie dazugehörte. Basketball war auch irgendwie ganz krass verzahnt mit Rap-Musik. So. Und das ging relativ schnell. Ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, nachdem ich meine erste Platte gekauft hatte, war auch schon das erste Ding aufgenommen. Also gut, ey, das war noch nicht mal ein kompletter Track, das war ein Part. Und da haben wir dann irgendwie noch im Hintergrund... Also es hat sich so überlappt, mein Kumpel hat dann auch gerappt, aber es war ein Text. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Langsam hast du dann auch die Sachen mit Rapmusik irgendwie gecheckt, und dass es da auch irgendwie einen DJ gibt, der dir halt auch Scratches machen kann. Weil ich habe mir gedacht, ey, wie machen die das, dass die während einem Song die Platte scratchen und so, ja? Also dann hörst du ja nur noch das Scratchen und du hörst ja den Song gar nicht. Und ich habe es echt überhaupt nicht kapiert. Und dann hat es irgendwann mal, ich weiß nicht durch was, irgendwann hat es dann halt Klick gemacht, so, ja. Und das ist seit dieser Zeit dann so geblieben, obwohl ich eigentlich auch, ich glaube, gefühlte 10 Jahre nur gefreestylt habe, ohne einen Satz zu schreiben. das war irgendwie mein Ding so. Ich konnte das auch gar nicht auf Papier bringen, was ich sagen wollte, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen wollte. Ja, ich hab das alles spontan irgendwie immer so im Kreis von meinen Jungs im Keller irgendwie beschrieben, was da passiert, aber was ich wirklich sagen wollte oder was ich denke, was wichtig ist zu sagen, habe ich nicht aufs Papier gebracht und deshalb keinen Text geschrieben. Irgendwann mit der Zeit weiß man ja dann irgendwie, ja, das ist ja wichtig oder so möchte man sich selber in einem Rap darstellen oder so möchte man sich selber, so möchte man selber von sich erzählen oder über Dinge erzählen. Und dann haben wir erst 2006, und da war ich 26, das erste namhafte Ding aufgenommen. Da haben wir eine EP aufgenommen und das hat echt ganz schön lange gedauert. Für mich persönlich war das die schönste Zeit, weil ich da Hip-Hop richtig gelebt habe und auch dann wirklich mit vielen Leuten zu tun hatte, die das auch getan haben oder versucht haben umzusetzen, was ihnen an keine Ahnung, an Frust oder an Freude irgendwie so, so in den Kopf gekommen ist und das einfach spontan umgesetzt haben. Und das Spontane war eben, dass wir Freestyle-Sessions veranstaltet haben, bei uns auf dem Kaff. Also bei uns gab es keine Hip-Hop-Szene in dem Sinn. Die gab es halt dann in Frankfurt oder in Darmstadt und so. Aber das war noch lange vor dieser Zeit. Ja, schon relativ lange vor der Zeit. Und da haben wir uns bei mir in der Wohnung, ich hatte relativ früh eine eigene Wohnung, und da haben wir uns getroffen und da war das wirklich so, dass 10 Leute im Raum saßen, im Kreis, da gingen 2 Mics rum, da waren 3 DJs, die haben sich abgewechselt mit dem Auflegen und dann saßen Maler da, die dazu Skizzen gemalt haben. Also es war wirklich so wie wir das medial irgendwie eingeprügelt bekommen haben, haben wir das dann auch umgesetzt, und aber nicht, weil wir dachten, dass das so sein muss, sondern weil wir auch Bock drauf hatten. Und es ging teilweise so los, dass wenn die Jungs aus Aschaffenburg kamen, dass wir gar nicht Hallo gesagt haben. Wir haben uns direkt gefrontet. Wir haben sofort gebattelt. Es war echt, der Olli kam damals rein und so und hatte schon echt einen Spruch auf den Lippen. Und ich wusste, ey, wenn der kommt, hast du auch einen. Und so, du frontest sofort. Und das war aber ein cooles Spiel, um selber rauszufinden, wie man so seinen Stil entwickelt. Und das war natürlich total prägend für Texte und für Flow und alles Mögliche, was da dran hängt und so. Und fast alle Leute, die damals am Start waren, sind heute noch aktiv im Hip-Hop. Egal in welche Richtung. Die Maler sind im Grafikbereich beruflich tätig jetzt. Die meisten der Leute, die dort gerappt haben, rappen auch noch heute. Ja, man muss ja auch unterscheiden bei Fronterei. Es gibt ja so aggressives Fronten, das einfach nur um persönliche Darstellung geht und keinen Skill-Aspekt hat. Da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Wenn ich irgendwo hinkomme und ich werde blöd angeklotzt, weil ich rap, dann habe ich da keinen Bock zu rappen. Oder das ist ja keine Competition, das ist einfach so ein persönlicher Frust, der da rausgelassen wird auf andere Leute. So, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Solange ich aber fronten kann und trotzdem mit den Leuten cool sein kann, weißt du, weil Dann ist es für mich noch sinnvoll. Ich habe mir schon so oft auf Hip-Hop-Veranstaltungen gedacht, ey, du hast keinen Bock mehr. Du hast schon so viele Arschlöcher getroffen. Was machst du hier eigentlich so? Du kommst in irgendeinen Raum rein und du merkst schon, ey, da ist so eine aggressive Stimmung. Was willst du da rappen, ey? Da hast du Angst, bestimmte Sachen zu sagen und so. Aber auf der anderen Seite habe ich auch über Hip-Hop so viele Leute kennengelernt, die cool sind und die diesen Unity-Gedanken trotz dieser Competition hatten, weil sie es einfach sachlich gesehen haben, die Sache. So, es geht um die Performance und es geht um Skills und so. Und da habe ich gedacht, ey, das überwiegt einfach. So, man erinnert sich ja gerne an schlechte Sachen und so und macht das mal, lässt dann gerne so die Sachen madisch machen und so. Aber da habe ich keinen Bock drauf, sehe ich nicht ein. Ich habe über Hip-Hop einfach so viele Leute kennengelernt, die cool sind und die heute noch meine Freunde sind. Ob die jetzt noch Hip-Hop machen oder nicht, ist total egal. Das lasse ich mir nicht nehmen. So. Von den Leuten, die einfach nur fronten wollen, des Frontens wegen. Es gibt ja jetzt Rapper, die erste Generation Deutsch, zweite Generation Deutschrap, also nach dieser englischen Phase, mit der es anfing irgendwie, die angefangen auf Deutschrap zu hören und Deutschrap zu machen und so, die werden ja langsam alt. Wir sind ja alt so, im Sinne von der Jugendkultur, weil auf dem Splash stehen halt 17-, 18-Jährige rum. Und die werden aber nicht aufhören zu rappen. Die werden, also ich glaube, dass viele sich genauso eine Nische suchen wie der Breakdance-Kollege von mir, die im Comedy-Bereich, die im Theater-Bereich oder die auf Poetry-Slams stattfinden wird. Bin ich mir ganz sicher, weil wenn du mal gerappt hast und du hast mal irgendwie Feedback vom Publikum bekommen und hast einigermaßen dich gut verkauft und hattest Spaß an der Sache, dann lässt sich das nicht mehr los, glaube ich nicht. Also bei mir ist es so, ein Kumpel von mir hat letztlich gesagt, MT von Baggerfutter, hat gemeint, ey, er kann nicht aufhören zu rappen. Er kann nicht aufhören zu rappen, weil dann müsste er seine kompletten Rap-Sachen verbrennen. Er müsste sie wegschmeißen, weil er immer noch damit konfrontiert wäre. Und bei jedem Song, den er anskippen würde, würde er sagen, oh krass, das ist geil, jetzt habe ich auch Bock zu rappen. Und so, weißt du, das muss dann entweder komplett weg und du musst dich davon entfernen und du gehst auf keine Jam mehr und nix. Und, oder du bleibst halt dabei und dann gibt es halt 50 Jahre alte Rapper, gibt es ja jetzt schon, ne? Amis irgendwie und so wird es in Deutschland auch passieren. Und es ist halt spannend zu sehen, wie das dann passieren wird und ob es auch dann irgendwie Rap-Acts gibt, die im gehobeneren Alter irgendwie noch Hütten voll machen können. Also so schätze ich das ein. Das ist mein Punkt. Also ich werde auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 40 sage, ich bin so zu alt oder so. Ich habe Bock, Musik zu machen und ich habe Bock auch, ja, ich habe Bock zu rappen einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das abbricht. Ich glaube, es ist das Unity-Ding da. Ich bin da so ein bisschen hippie-mäßig drauf. Also ich habe wirklich die Momente, die zusammen verlebt wurden mit Leuten, die genau dasselbe Ding gefeiert haben wie man selbst, die bleiben mir persönlich am meisten im Kopf hängen. Es sind jetzt nicht mal einzelne Konzerte oder sonst irgendwas, sondern wirklich Leute, mit denen ich mich unterhalten habe. Und mit denen ich sofort auf einer Wellenlänge war, da musstest du nicht viel vorher quatschen und so. Natürlich hattest du irgendwie persönlich andere Wege oder sonst irgendwas, aber dieser Weg war gleich und da war man sich komplett einig. Auch wenn ich stundenlang über Rap diskutieren kann und diesen Rap wack finde und eine andere den aber gut findet und man sich da streiten kann. Das war eine Ebene von auch von einem Machen, ne? Also dass man selber was einbringt, um auch die Situation, die man vielleicht schlecht findet, gerade zu ändern. Auch wenn das am Ende des Tages gar nichts bringt. Aber man, also ich will es gesagt haben. Ja? Wenn ich Rap kacke finde, dann muss ich das sagen. Ich kann nicht, wenn ich gerade nach Hause komme und denke so, ey, du hast dir gerade Hip-Hop oder Rap entwickelt sich gerade in eine komplett falsche Richtung, dann muss ich das aufschreiben. Dann kann ich mich nicht hinhocken und kann sagen, Hip-Hop Unity, ole ole. So, das muss ich dann irgendwie auf den Punkt bringen, weil das ja auch das Geile ist bei Hip-Hop, weil es irgend so eine, das ist halt eine Macherkultur. Und das heißt, du trägst deinen Teil bei und auch wenn das nicht in Magazinen oder online stattfindet, bist du ein Teil davon und hast dazu beigetragen, dass es in eine Richtung geht. Das ist jetzt sehr naiv, ja. So, aber es ist schon so. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie keine Aufmerksamkeit hätten, wir haben nicht so eine riesen Aufmerksamkeit, aber sowas wie heute Abend, wo du ein Feedback bekommst und denkst, ey, du machst das, was du machst, auf jeden Fall nicht so verkehrt, als dass ich sofort rausgegangen bin. Und das ist der Punkt so. Ich bin in meinem Studium nicht aufgegangen. Es war nicht so, dass ich nach Hause gekommen bin und mir da unbedingt Sachen durchlesen wollte oder ich drauf gebrannt habe, irgendwie freiwillig in Soziologie-Vorlesungen zu gehen. Aber da das Thema Soziologie halt auch schön also mit dem Thema Hip-Hop auch schön zu betrachten ist und mich Hip-Hop interessiert, war es der einzige mögliche Punkt, um diese Arbeit fertigzustellen. Dann habe ich halt Battles untersucht, Freestyle-Battles, und habe das dann halt so gegenübergestellt mit der öffentlichen Wahrnehmung und den internen Abläufen. Und der interne Ablauf war eben der Rap-Wettbewerb, die Rap-Battle halt, der Rap-Battle, so. Ich kann gar nicht sagen, dass mir Hip-Hop als solches irgendwie was bedeutet, als der Begriff. Ich meine, Hip-Hop kannst du ja definieren im Prinzip nicht, wie du willst, weil es natürlich schon bestimmte Bestandteile gibt, die einfach faktisch so zum Hip-Hop zugeordnet werden. Aber alles in allem hat es viel mit dem zu tun, was ich eben schon gesagt habe. Einfach mit den Leuten, mit Leuten treffen, was machen, und dann was in der Hand haben irgendwie oder an der Wand sehen oder sonst irgendwas, was man zusammen geschaffen hat oder das Treffen von Leuten, die einfach auf einer Wellenlänge mit dir sind. Klar gibt es dann Leute irgendwie, die fahren denselben Film wie du und dann unterhältst du dich mal eine halbe Stunde länger mit denen, merkst du, die größten Arschlöcher, die werden das dann auch von mir denken oder so, aber das ist eigentlich egal. Es geht mir bei Hip-Hop um Selbstausdruck. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und der Austausch mit Leuten.